Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wunder, die sehr, sehr viele sind, die wir wahrscheinlich nicht schaffen werden, alle aufzuzählen. Aber inshallah ta'ala, einige, viele werden wir bi'idhnillah ta'ala mit der Zeit immer wieder auferzählen. Heute geht es um eine Ziege von Ummu Ma'bad. Wer ist Ummu Ma'bad? Wann ist das passiert? Das erfahren wir jetzt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hijra machen musste und Abu Bakr mit ihm war und sie auch unterwegs ihr Essen und Trinken, ihr Proviant sozusagen zu Ende ging, dann suchten sie nach etwas oder nach jemandem, wo sie nach Essen fragen könnten. Und sie kamen beim Zelt oder bei dem Gebiet von Ummu Ma'bad an. Sie trafen dort eine alte Frau, sie hieß Ummu Ma'bad. Sie sagten zu ihr: Hast du etwas zum Essen oder zu trinken? Und sie antwortete: Wenn ich etwas zu essen und zu trinken hätte, dann hättet ihr mich nicht fragen müssen. Ich hätte schon längst gebracht. Subhanallah. Das Benehmen der Nicht-Muslime, der arabischen Nicht-Muslime, bevor sie den Islam annahmen. Subhanallah. Das ist eine Sache, nebenbei erwähnt, das sollten wir Muslime machen. Wir sollten nicht, wenn Besuch kommt, fragen: Willst du etwas essen, willst du etwas trinken? Sondern direkt Essen und Trinken auf den Tisch stellen. Und wenn er isst und trinkt, dann gut. Ja, und das ist gut, hast du das nicht? Wenn nicht, dann kannst du später wieder wegräumen. Also so macht man das. So ist auch das Beispiel von Ibrahim a.s. Als zu ihm diese drei Leute kamen, welche Engel waren, hat er sie nicht gefragt, wollt ihr was essen? Sonst hätte er ihnen gesagt: Nee, wir essen nicht, wir sind Engel. Er hat direkt ein Schaf vorbereitet, ein Stück Fleisch vorbereitet und es vor sie hingestellt. Und gesagt: Wollt ihr nicht essen? Subhanallah. Na, zurückgekehrt zu unserer Geschichte, sagte sie: Wir haben nichts, wenn wir was hätten, dann würde ich dir schon längst aufgetischt haben. Subhanallah, was für ein Benehmen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein bisschen die Gegend angeschaut und er fand ein dünnes, mageres Schaf da. Sagt: Was mit dem Schaf? Gibt es ein bisschen Milch? Sie sagte: Nein, es gibt keine Milch und es ist so schwach, sonst wäre es mit den anderen rausgegangen zum Weiden. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte und sagte: Bring es her. Und sie brachte es ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam strich über das Schaf und strich über die Euter und machte Dua. Und plötzlich füllten sich die Euter und das Schaf, das müde und schlapp war, war fit auf einmal. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bat um einen Eimer und er nahm mit seinen gesegneten Händen und melkte selber, bis das voll war. Und gab es als erstes der Frau und sagte: Trink. Und sie trank und trank, bis sie voll war. Und dann füllte er nochmal, gab es zu Abu Bakr, er sagte: Trink. Und er trank, bis er voll war. Subhanallah. Und dann füllte er es nochmal und er trank selber, bis er selber voll war. Subhanallah. Und das reicht nicht, er füllte es wieder bis zum Anschlag und gab es der Frau und sagte: Behalte das. Subhanallah. Und bedankte sich noch, obwohl er das Wunder durchgeführt hat. Subhanallah. Und hat diese Frau verlassen. Und Ummu Ba'bad nebenbei hat die beste Beschreibung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wie sonst kein anderer. Subhanallah. Als dann der Mann zurückkam mit den anderen Schafen und sah, dass das Schaf ist nicht mehr schlapp, wie es vorher war. Es ist fit und aktiv und zu Hause gibt es Milch. Dachte: Ja, Ma'bad, was ist diese Milch? Woher hast du diese Milch und was ist mit dem Schaf? Und sie erzählte ihm diese Geschichte, was passiert ist. Und er sagte: Bei Allah, das ist der Gefährte von Quraysh, den sie suchen. Subhanallah. Und dann sagt er: Wenn ich ihn sehe, dann würde ich ihn seine Hände und Füße küssen. Und viele sagen, dass diese zwei zum Islam konvertiert sind. Wallahu alam. Aber ein Wunder, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde, ein Schaf, das keine Milch hatte und das schlapp war, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gestrichen hat und Dua gemacht hat, war voller Milch und war danach aktiv und fit. Subhanallah. Ein Wunder, das jeder Muslim kennen sollte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.